Stillmutter. Das heutige Hörspiel von Holger Böhme geht der Frage nach, wie eine Mutter einem Sohn begegnet, der bei rechtsradikalen Umtrieben zum Täter, ja, zum Mörder wird. Wird sie ihn in Schutz nehmen? Wird sie zu ihm stehen? Kann sie sich mit ihm und seiner Tat auseinandersetzen? Ein gewichtiges Thema, keine leichte Unterhaltung. Aufgedeckt wird die Familiengeschichte eines jugendlichen Rechtsradikalen, die zugleich auch deutsche Geschichte ist. Wir wünschen anregende Unterhaltung. Still, Mutter. Mutter, bin mit Vater angefahren, schlafen im Zelt. Direkt am Fluss. Vater ist sauer, weil ich schon zwei Forellen Vater und eine ist Esche sauer, gefangen weil hab. Ich schon zwei Forellen ja, und eine Forelle. Esche gefangen habe. Er nur eine Forelle. Eine winzige. Abends sitzen wir am Feuer. Reden soeben. Unter Männern, die Sonne geht unter. Alles orange. Dann rot. Der Fluss rauscht. Mach du dir keine Sorgen, ich mach mir auch keine. Alles ist, wie es sein muss. Dein Peter? Was willst du? Deine Sachen abholen? Die sind auf dem Müll. Peter nicht da? Nicht da, musst schon mit mir verliebt nehmen. Den Schubert Dick hast du doch dem Jungen angedichtet. Können wir nicht vernünftig miteinander reden? Wie kommt's, dass du heute hier bist? Heute ist doch Skat oder Nationale Front oder Parteiversammlung. Aber das haben sie alles abgewickelt. Bist ein armes Schwein, was? Fang nicht wieder damit an, wir sind geschieden. Wie gefällt dir mein Kleid? Ja, für die Reise. Was ist denn für eine Reise? Lanzarote, 10 Tage Sonne. Lanzarote. Ja. Kannst du mir sagen, wo unser Sohn ist? Das ist wichtig. Wichtig, Männchen, wichtig. Ich habe Arbeit für ihn. Der kann bei mir in der Firma anfangen. Bei mir in der Firma? Du meinst deinen alten Betrieb, den du dir mit deinen Genossen unter den Nagel gerissen hast. Also, ist dir eingefallen, dass du einen Sohn hast? Also jetzt ist Schluss. Wenn du mich schlägst, bringe ich dich um. Ich gehe. Polizei sucht ihn. Ich mach mir jetzt einen Kaffee. Willst du auch einen? Was hast du gesagt? Sie glauben, er hätte einen Neger zusammengeschlagen. Peter! Wie viele Söhne hast du denn? Da traut sich doch nicht mal, Fisch vom Haken zu lösen. Die Polizei sagt, es waren mehrere. Na also. Aber geschlagen hat nur Peter. Na, die es machen und die erwischt werden, sind nie dieselben. Gib mir mal die Nummer von den Polizisten, ich rede mit denen. Du meinst, wenn du da ankommst als Ex-Parteisekretär bei den Genossen von der VP? Wenn die sagen mehrere. Ist der Junge in so einer Clique? Weiß ich nicht. Davon weißt du das nicht. Du musst das doch wissen, mit dem dein Sohn Umgang du hat. Du weißt das doch auch nicht. Der Junge ist 17. Denkst du, ich schick den auf den Spielplatz und wenn ich rufe hochkomm, kommt er hoch? Ja, ich kümmere mich drum. Mitten auf der Straße, im Berufsverkehr. Die anderen haben den Neger umzingelt und Peter hat ihn zusammengeschlagen. Warum denn bloß? Wo steckt er? Keine Ahnung. Aber so geht's nicht. Du bist so ein widerliches Großmaul. Was wird denn du? Ich weiß nicht, aus noch ein. Wenn ich was zu essen haben? Auf dem Herd stehen Buletten. Hm. Meine Firma. Mein Sohn. Gott, ist mir schlecht. Schmeckt nicht übel. Du hast mir mein Leben verpfuscht. ein bisschen wenig Zwiebel drinne vielleicht. Und den Jungen? Morgen rede ich mit der Polizei. Und du wirst sehen, Peter hat noch nicht mal dabei gestanden. Gibt's denn eine Anzeige? Die Feigen sind grausam. Das wie du. Feige. Bei dir sind immer der anderen schuld. Bleibst du heute hier? Nee, nicht. Ich bin spät dran. Bleib doch. Monika, lass Gunnar. Gut sein. Gunnar, bleib. Monika. Bleib. Hättest du was dagegen? Nein. Wenn ich bei Gelegenheit den Tisch abhole? Oskar. Das war ja bloß eine Frage. Oskar. Also ich gehe dann. Wiedersehen. Gunnar. Polizeirevier 32. Mein Name ist Funker. Worum geht es bitte? Ja. Hallo? Hallo? Ja? Ja, ich dachte, wir wären getrennt worden. Wie hoch ist das Fieber? Gib mir ein Zäpfchen. Geht in Ordnung. Wiederhören. Fieber ist Fieber. Ich versuche früher zu kommen. Ist gut. Wiederhören. Entschuldigen Sie, meine Tochter. Also, nochmal von vorn. Sie sagen, Ihr Sohn sei zur fraglichen Zeit zu Hause gewesen, bei Ihnen. Ja, den ganzen Abend. Er ist aber gesehen worden. Der Zeuge hat ihn zweifelsfrei identifiziert. Es handelt sich um einen ehemaligen Lehrer Ihres Sohnes. Ihr Sohn hat die Lehre abgebrochen? Ja. Wo ist er jetzt? Das weiß ich nicht. Sie würden alles tun, um Ihren Sohn zu decken. Er war es nicht. Er ist kein Schläger, er liebt gute Musik. Sie können mir schon glauben, ich bin seine Mutter. Ich zeige Ihnen mal ein paar Fotos, sehen Sie mal hier. Ich will das nicht sehen. Das ist ein doppelter Kieferbruch. Das Jochbein, dazu kommen Milz und Leber. Ich will das nicht sehen. Der Mann liegt im Koma. Na und? Dort, wo die herkommen, ist Krieg. Und hier bekämpfen sie sich untereinander. Liest man doch jeden Tag in der Zeitung. Die Fotos hier sind nicht aus der Zeitung. Ich muss jetzt gehen. Geben Sie Bescheid, wenn Ihr Sohn auftaucht? Nein. Ja, wie Sie wollen. Sie können jetzt gehen. Gefällt Ihnen das Kleid? Ja. Meine Frau hat das Gleiche. Ach, darum haben Sie mich vorhin auf dem Gang so angestarrt. Oh, Entschuldigung. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, deshalb habe ich es ja gekauft. Ist das Fieber hoch bei Ihrer Tochter, meine ich? Ziemlich, seit 2 Tagen. Sie machen sich Sorgen, nicht wahr? Was denken Sie denn? Ich mir auch. Ja? Was gegen Kaution entlassen? Nach 8 Wochen Fahndung? Wie hoch ist die Kaution? Immer das Gleiche. Hauptsache, wir sind beschäftigt. Hören Sie. Ja. Wir können es versuchen. Möglicherweise hat sich dieser Lehrer tatsächlich getäuscht. Wenn dann Ihr Sohn, wie Sie sagen, doch ein Alibi hat. Ja. Damit wir es recht verstehen. Ich rate Ihnen zu nichts. Früher oder später stellt sich die Wahrheit heraus. Entscheiden müssen Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Und ein paar Flaschen Cola. Hast du mich nicht überhaupt gefunden, ja? Weißt du noch, wie du mal Sänge gekriegt hast, weil du Vaters Ingenieurarbeit mit Indianern vollgemalt hattest, an dem Tag, als er sie verteidigen sollte? Du bist auch ausgerissen und Spornstreichs hier in die Laube. Du solltest nicht an Vaters Sachen gehen. Ich hab keinen Hunger. Wie das hier aussieht. Bei der Scheidung hat dein Vater einen Mordskrach gemacht wegen der Laube hier. Ich wollte sie nämlich haben für dich. Da hättest du dich mal mit deinen Freunden treffen können oder mit einer Freundin. Ja, keine Zigaretten. Wäre doch schön gewesen, oder? Hast du vergessen. Aber nein. Wie das hier aussieht. Der braucht nicht denken, dass ich hier nur einen Handschlag mache. Das fehlt noch, dass ich dir Zigaretten kaufe. Sag mir die Wahrheit. Hast du diesen Schwarzen geschlagen? Nee. Sieh mich an. Hast du es getan? Nee. Oder ich war es, nee. Ich war den ganzen Abend bei Kalle. Hast du es getan? Nee, wir haben Musik gehört. Fragen doch, wenn du mir nicht glaubst. Ich glaub dir doch. Natürlich glaube ich dir. Sowas würdest du nicht machen. Guck mal her. Was ist das? Ist ja gut. Vater sich gemeldet? Nicht eine Zeile. Der will nichts mehr von uns wissen. Was meinst du von dir? Seit er weg ist, hat er nicht einmal nach dir gefragt. Du hast ihn weggeäkelt mit deinem Ehemann. Was weißt denn du? Fremdgegangen ist er, der Herr Genosse. Aha. Zum Gespött hat er mich gemacht. Du? Peter. Sogar die Uhr geht noch. Ja. Sag was. Du bist immer so... Sprichst nicht, sitzt stundenlang in deinem Zimmer und hörst diese Musik, deine Haare einfach abrasiert. Du sollst mich nicht anfassen. Ist ja gut, ich schnauf. Komm nach Hause. Ich bleib hier. Sei nicht albern. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich rede mit der Polizei. Glaubst du auch, dass ich feige bin? Es ist kalt hier. Wir sind alle feige. Nein, nein, nein. Du bist nicht feige. Außerdem ist Mut nicht immer eine Tugend. Das Leben ist nicht wie in Indianerbüchern. Wer Angst hat, lebt länger. Ich will nicht lange leben. Du machst mir Angst. Aua! Aua, das tut weh. Ich will hier raus. Das nutzt nichts. Wurde ja höchste Zeit. Auch wenn man alt ist, kann man sich pflegen. Ich bin sauber. Was denkst du dir? Hat nicht die Haare. Ist schon gut. Jetzt können sie rauskommen. Ich will nicht raus, es ist kalt. Was glaubst du, wie schön ich war als junges Ding? Ein Leib hatte ich wie eine Gräfin. Ja. Wenn Frau Gräfin dann geruhen würde, aus der Wanne zu steigen. Ach. Vorsicht. Na ja. Vorsicht. Vorsicht, so. Haben Sie eigentlich Kinder? Zwei Stück hatte ich. Zwei. Wie die Äpfelchen. Die sind jetzt im Himmel. Sie haben zwei Kinder verloren? Wie ich jetzt rieche. Wie eine junge Frau rieche ich jetzt. Sie haben zwei Kinder verloren? Direkt in den Himmel. Ja, ja, mein Kind, so ein Glück hatten die. Direkt in den Himmel. Nur ich, armes Luder, muss weiterleben. Können Sie mir mit einer Flasche Bier aushelfen? Ja, wegen der Bitterstoffe. Der Arzt sagt, mir fehlen die Bitterstoffe. Morgen gehe ich und hole Neues. Aber nur ein Glas. Sonst schlägt's wieder durch. Oh. Jetzt wohnen wir schon 15 Jahre Tür an Tür, aber das habe ich nicht gewusst. Was heißt hier durchschlagen? Was fällt denn dir ein, so mit mir zu reden? Ich könnte deine Mutter sein. Ist ja gut. Kommen Sie, wir gehen in die Küche. Ich trinke auch einen Schluck mit. Ja, gut. Sie brauchen mir nur erzählen, wo sich Ihr Sohn aufhält. Bitte. Wo finde ich Kalle? 52 bin ich aus der Gefangenschaft gekommen. 52. War einer der letzten. 2 Tage im Krieg und 7 Jahre Gefangenschaft. Geschichten könnte ich Ihnen erzählen. Bitte sagen Sie mir, wo Ihr Sohn ist. Und wenn ich es Ihnen sage, was ist dann? Dann gehen Sie durch diese Tür und sind weg? Nee, nee, so einfach geht es nicht. Sehen Sie mal dort, dort, wo jetzt die Baugrube ist, stand vor 3 Tagen noch meine Garage. Mhm. Selbst gebaut, gemauert, nichts da mit Betonplatten, mit Grube und allem. Mhm. Material selbst besorgt, Torbeschläge selbst geschmiedet. Und jetzt weggekloppt. Nicht mal eine Entschädigung habe ich gesehen. Aber wie die angerückt sind mit dem Bagger, das habe ich mir angesehen. Hab extra die Schicht getauscht. Wissen Sie, wie lange die gebraucht haben? 2 Stunden. Solide, was? Für eine Garage, 2 Stunden. Die haben vielleicht gestunken. Hab's direkt gesehen, wie er gestunken hat, der Baggerfahrer. Stück weiter drüben stand die Garage vom Karasek. Die waren 20 Minuten weggeputzt. Der Karasek hat immer zu mir gesagt, wenn er die Arbeit verliert, geht er in die Garage und lässt das Auto laufen. Na, der sieht er jetzt ganz schön alt aus. Aber der quatscht ja sowieso bloß. Kalle ist weg. Was soll das heißen? Weg. Abgehauen. Horchen Sie mal her. Als ich so alt war wie Kalle, habe ich in Sibirien gesessen und Blut gekotzt. Da habe ich nach meiner Mama geschrien. Was macht Kalle? Haut die Lehre hin. Treibt sich rum. Säuft wie ein Großer und kotzt zu Hause einen Teppich voll. Gut, hab mich zusammengerissen. Schon wegen der Frau, weil die hat's eh mit den Nerven. Bin ich rüber zu Karasek. Hab mich klein gemacht vor diesem. Na, egal. Hab eine Lehrstelle für einen Jungen rausgeschunden. Als Dachdecker. Wissen Sie, was das heute bedeutet, eine Lehrstelle? Arbeit ist nun mal knapp. Aber nee, da wird diskutiert und demonstriert und rumgemault und inzwischen sitzt der Pol auf dem Dach und schnappt der Arbeit weg. Ja, die wollen ja auch bloß leben. Ja, will ja jeder bloß leben. Ja. Wo ist denn Ihr Junge nun? Ja, der ist nicht hingegangen. Einfach nicht hin. Abends stand Karasek vor der Tür und fragt, ob ich ihn verarschen will. Na nun starren Sie mich doch nicht so an. Da ist mir die Hand ausgerutscht. Muss war am Abend ins Krankenhaus, weil Kalle musste genäht werden. Naja, da habe ich mich dann entschuldigt. Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das erzähle. Red eigentlich nicht gerne drüber. Und die Frau muss ich am nächsten Tag auch hinbringen wegen der Nerven. Kriegt immer Darmbluten und sowas. So. Und als ich wiederkomme, ist Kalle weg. Abgehauen. Na soll er doch. Sollen sie doch alle machen. Mir doch egal. Und wann war das? Oh, vor 14 Tagen. Sind Sie sicher? Klar bin ich das. War mein Sohn hier? Vorgestern? Bestimmt nicht. Ich war den ganzen Tag da. Wegen der Garage. Was ist denn? Sie sind ja ganz blass geworden. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Nein, danke. Geht schon wieder. Ich weiß zwar nicht, was los ist, aber machen Sie sich keine Vorwürfe, wenn Ihr Sohn Sperenzchen macht. Weiß der Teufel, was mit den Kindern los ist. Ich habe immer auf Ordnung geguckt, bei meinem Jungen. Hab selbst den Ranzen kontrolliert. Früh wurde kalt geduscht. Und von wegen Fernsehen bis in die Puppen. Nichts da. Und? Hier stehe ich jetzt da. Wie? Als Rabenvater. Karasek, der hat eine Tochter. Kann mich nicht erinnern, dass der sich irgendwann mal um das Mädel gekümmert hätte. Die ist jetzt Chefsekretärin. Kaum mit der Lehre fett, schwupp, Sekretärin. Irgendwo bei einer Bank. Die fährt schon ein eigenes Auto. Sie reden und reden. Ich rede. Ich rede also. Und was soll ich Ihrer Meinung nach machen? Mich aufhängen? Ich gehe jetzt. Bestimmt taucht Ihr Sohn wieder auf. Glauben Sie? Bestimmt. Wenn er nicht mehr weiter weiß, wird er sich schon daran erinnern, dass er einen Vater hat. Ja, seien Sie vorsichtig mit dem Auto. An der Ecke kommen immer die Laster von der Baustelle angeschossen. Der Junge hat sich verändert. Er ist jetzt fast 2 Jahre aus der Schule raus. Er liebt klassische Musik, Franz Schubert. Die Haare trägt er auch anders. Ich bin sicher, Sie haben sich getäuscht. Ich wünschte, es wäre so, aber ich habe ihn erkannt, so wie ich Sie erkenne. Sie waren einmal mit auf der Klassenfahrt. Ist es so? Schon möglich. Ich bitte Sie. Keiner wird sich wundern, wenn Sie Ihre Aussage widerrufen. In meinem Alter, wollten Sie sagen? Nein, ich meine nur, denken Sie doch mal an den Jungen. Sie haben ihn doch unterrichtet. Ich möchte Ihnen einmal meinen Tagesablauf schildern. Es ist etwa so. Gegen 3 Uhr nachts werde ich munter, das heißt, wenn ich überhaupt eingeschlafen bin. Dann denke ich an die Schule. Ich unterrichte Geografie. Früher auch Geschichte, aber jetzt nicht mehr. Geschichte ist keine Wissenschaft. Wissen Sie weshalb nicht? Nein. Weil die Vergangenheit nicht existiert. Ach. Es ist schwer, etwas zu beschreiben, was nicht existiert. Mhm. Um mich zu beruhigen, höre ich Musik oder ich versuche zu lesen. Gegen 5 Uhr steht in der Wohnung über mir Herr Lattmann auf. Nacheinander geht er ins Bad, dann in die Küche, wo er am Fenster steht und raucht. Er macht einigen Lärm. Ständig hustet er und schimpft vor sich hin. Das ist ein Trost für mich, denn nun weiß ich, dass die Nacht vorbei ist. Gegen 7 Uhr verlasse ich das Haus und gehe zur Schule. Ich betrete die Klasse. Ich gehe zur Tafel. Ich klappe sie auf. In der Klasse ist es totenstill. Auf der Tafel steht Kommunist. Manchmal auch Jude. Das geschieht jeden Morgen. Und jeden Morgen wische ich schweigend die Tafel ab. Danach beginnt der Unterricht. Ich weiß natürlich genau, wer mich da jeden Morgen auf diese Weise begrüßt. Es handelt sich um eine Gruppe von 4 Schülern. Die ganze Klasse weiß es und alle wissen, dass ich es weiß. Verstehen Sie, was ich Ihnen gerade erzählt habe? Nein. Nein, verstehe ich nicht. Ich verstehe vor allem nicht, was das mit meinem Sohn zu tun hat, der seit 2 Jahren aus der Schule raus ist. Natürlich kann ich die Tafel abwischen. Was macht das schon? Aber die Frage ist, wie werden wir leben? Und Peter? Wie wird er leben? Wie? Sagen Sie mir das. Soll sein ganzes Leben verpfuscht sein wegen einer Jugendsünde? Sie hätten sein Gesicht sehen sollen, als er den Mann schlug. Immer wieder, immer wieder. Er war es nicht. Er ist es nicht gewesen. Begreifen Sie das doch. Er oder ein anderer. Was macht das schon für einen Unterschied? Sie hassen. Nicht wahr? Sie werden mir also nicht helfen. Nein. Ich wünschte, Sie wären tot. Was ist denn hier drinnen? Was ist denn hier drinnen? Hör auf! Stroh! Nicht als Stroh im Kopf. Ich kümmere mich, dass der Firma auf die Beine kommt, damit du eine Zukunft hast. Und dir fällt nichts anderes ein, als Ausländer zu schlagen. Du schadest dir doch noch selber. Mutter war hier. Hat sauber gemacht. Ah, gut. Zu essen hat sie mir auch gebracht. Ich gebe dir dann ein bisschen Geld. Gut. So, jetzt erzähl mal, was los war. Aber hau mir nicht die Taschen voll. Na los. Ja, wie es angefangen hat, weiß ich nicht. Ich bin erst dazugekommen. War das so eine Art Clique, oder was? Nee, unsere Clique ist nicht mehr. 2 haben Arbeit und Mirko ist zu seiner Oma gezogen. Bloß Kalle war dabei. Der ist von zu Hause weg und jetzt in so einer anderen Clique. Ziemliche Vögel. Fast nur große. Auch ein paar Alkis und Arbeitslose dabei. Ja, ja, nun kommt zur Sache. Die hatten den Näher schon beim Wickel, haben den ein bisschen rumgeschubst. Na ja, bin ich dazu. Da war der Näher schon am Abhauen. Na, was denn nu? Nö, dann hat Kalle so blöde Sprüche losgelassen. Sprüche? Ist ein richtiger Arsch geworden. Von wegen Babyface und so. Babyface? Rindvieh. Na ja, da haben alle gefeixt. Und der Näher hat auch gefeixt. So richtig blöde. Eigentlich wollte ich Kalle eine verpassen. Hatte sowieso noch eine Rechnung offen mit dem. Weil der seit Wochen meine Jacke geborgt hat und nie wieder rausrückt. Nie wieder rausgerückt? Die war teuer. Habe ich Straßenbahnwagen für geputzt mit 10 Fidschis zusammen. Da haben immer Lieder gesungen. So, jetzt reden wir ordentlich und zur Sache. Was geschah nun weiter? Ja, der Neger feigst so. Goldzähne hat er auch noch gehabt. Habe ich rot gesehen. Bin ich ihn angehüpft und habe ihm ein paar verpasst. Ein paar? Ich hatte Wut, scheiße Nummer. Einer von den Alkis hat mich dann weggezerrt. Sag mal, du musst da wirklich ein Klitsch haben. Pass mal auf, Junge, wir haben uns auch geprügelt, als wir jung waren. Naja, aber das waren faire Kämpfe und nicht... Mutter. Na? Er hat mir alles erzählt, Monika. Mhm. Der Mann hat ihn provoziert. Mhm. Peter, komm mal her. Für deine Lügerei und das für den Schwarzen. Monika. Du spinnst wohl. Komm, lass ihn los. Was schert dich doch nicht, oder du verstehst doch sowieso nicht von Politik. Lass ihn, jetzt ist Schluss. Was habe ich euch getan und was der Neger, der im Krankenhaus liegt? Ich komme sowieso nicht mehr zurück, ich fange bei Vater und der Firma an. Du hältst jetzt Firma? Mal den Mund. Monika, hör mal. Mach doch hier nicht die Pferdescheu. Peter, du bleibst erst mal hier und verhältst dich ruhig. ich noch ein Gläschen? Morgen hole ich neues, gleich morgen. Ich habe im Leben nur einen Mann gehabt. Es ist wegen der Bitterstoffe. Es hat in Strömen geregnet, als Gunnar mich aus der Klinik abholte. Wir hatten Angst, das Baby könnte nass werden. Gunnar wollte ein Auto besorgen, aber irgendwas klappte nicht. Das ist wegen der Bitterstoffe. Ja, sind wir mit der Bahn gefahren. Gunnar hatte Schluck auf den ganzen Tag vor lauter Freude, vor lauter Glück. Mein Arzt ist ganz hellblond. Später machte Gunnar sein Fernstudium. Blonde Hände. Abends setzte er sich immer in die Speisekammer, um in Ruhe zu lernen. Weißer Kittel, schwarze Augen. Ich habe extra leise gemacht, den Abwasch und so. Geometrie war nicht seine Stärke, da bekam er manchmal Wutanfälle. Einmal wurde er so wütend, dass er sich am Rumtopf vergriff. Hab's erst gemerkt, als ich ihm seinen Tee brachte und er mir an die Wäsche wollte. Hab ich ihn mit einer Salami verkloppt. Weil, mit Besoffenen, das ist mir nichts. Hat mir aber nicht viel genützt. Schön war das. Das Studium zog sich hin, ein Jahr musste er wiederholen. Dann starb Gunnars Vater und wir bekamen den Garten. Schön. Was glauben Sie, wie ich mich gefreut habe? Und Gunnar auch. Hatte auch mehr Ruhe gehabt zum Lernen und trotzdem, wir stritten ständig. Dann war der Junge immer krank. Ja, das kenne ich. Der schrie, Nacht für Nacht, jede Nacht. Ich habe mir Mühe gegeben, wissen Sie, auch als Frau. Ich weiß nicht, was Gunnar erwartet hatte. Was erwartet ein Mann von einer Frau? Lob. Loben ist immer gut. Peter kam in der Schule nicht mit, Gunnar war wütend, gab mir die Schuld. Der Arzt sagt auch immer, ihm fehlen die Bitterstoffe, sagt er. Aber sonst bin ich doch noch gut bei seinem. Ja, und dann war ich alleine mit dem Jungen. Was sollte ich denn machen? Er hörte nicht, war frech, kam abends nicht zur Zeit. Als er die Lehre hinschmiss, dachte ich, warum macht der Junge so etwas? Und Gunnar, warum haben wir uns immer gestritten? Wir wollten doch das Kind. Warum können wir nicht glücklich sein? Zum Ärztetag, die Rose hat er auch genommen. Ich mache mir solche Vorwürfe. Peter schläft doch heute noch nur bei Licht ein. Auf Cognacbohnen hätte ich Appetit. Nur bei Licht. Wie geht es Ihrer Tochter? Schlecht, wir mussten sie ins Krankenhaus bringen. Haben Sie Ihren Sohn gefunden? Wenn ich ihn herbrächte? Ja. Das wäre doch so, als ob er sich stellte. So wäre es. Und er bekäme mildernde Umstände? Höchstwahrscheinlich. Sie wissen also, wo sich Ihr Sohn aufhält? Nein. Wenn der Junge ins Gefängnis muss, ich... Entschuldigen Sie. Und wenn nicht dieser Schwarze im Krankenhaus läge, sondern Ihr Sohn, was wäre dann? Und wenn Sie kein Mädchen hätten, sondern einen Jungen? Und wenn Sie ihn suchen müssten? Oh, meine Tochter ist noch ein Kind. 9 Jahre ist sie alt. Ihr Sohn ist 17. Und ich bin 42 und zu Hause habe ich eine Puppe, die ist noch von meiner Großmutter und hat nur noch ein Auge. Und wenn die abends nicht in meinem Bett liegt, kann ich nicht einschlafen. Eine kleine Chance gibt es. Welche? Wenn der Geschädigte ausdrücklich von einer Anzeige absieht. Wer? Der Geschädigte. Das Opfer. Dieser Schwarze. Wenn er ausdrücklich darum bittet, von einer Strafverfolgung abzusehen, dann mit etwas Glück könnte das Verfahren eingestellt werden. Sie meinen... Ich meine gar nichts. Ich sage nur so. Ich rede mit ihm. Danke. Also noch einmal, zu wem wollen Sie? Bei Ihnen liegt ein junger Mann aus. Chirurgie? Herbert, na endlich! Sag mal, wollt ihr mich verhungern lassen? Guck mal, zähl nicht. Schick den neuen. Was hast du? Pizza? Wohl verrückt geworden. Immer das fremdindische Gelumpe. Ja, einen anständigen Schlag Kartoffeln und, hörst du, viel Soße. Ja, genau, ja, ich warte. So, wer sagte Sie? Ein junger Mann aus Ruanda, wurde mir gesagt. Wo ist denn das? Ach so, ja. Ja, ich weiß. Sie meinen den Neger. Ja, ich rufe mal an. Suse, bist du's? Aber habt ihr den Neger bei euch liegen? Hä? Ach so. Nee, nee, ja, ja, ist schon gut. Ja, also, sind Sie eine Verwandte? Achso, das geht ja nicht, eine blöde Frage. Chirurgie? Was? Das darf doch nicht wahr sein, dann eben Pizza. Aber schnell. Sauerei. Ja, der Neger ist gestorben. Ja, gestern Abend schon. Innere Blutung. Ach. Hey, sieh, der Schirm, es regnet. Oma Kokisch. Oma Kokisch. Hilfe, Einbrecher, Diebe. Seien Sie doch still. Hilfe. Ich bin's doch. Wie sieht's denn hier aus? Was machen Sie da? Na, ich hab Bier geholt. Was? Und Cognac. Müssen Sie sich gerade heute besaufen? Mist. Mist. Mist. Mist. Oma Kokisch, verstehen Sie mich? Ja. Hier ist mein Schlüssel. Schlüssel? Ich fahre in den Urlaub. Können Sie nach meinen Pflanzen sehen? Bitterstoffe fehlen mir. Wegen des Alters. Wenn jemand nach mir fragt, ich bin auf Lanzarote. Mir ist so schlecht. In der Sonne. Hilfe! Lass mich los! Wiedersehen, Oma Kokisch. Denken Sie an meine Pflanzen? Ja, ja, an die Pflanzen. Auf der grünen Wiese steht ein Karussell. Manchmal Gunnar? Wie siehst du denn aus? Lässt du mich rein? Oh, komm! Was ist mit den Koffern? Ich wollte in den Urlaub, Lanzarote. Ja. Warum bist du nicht? Bin eingeschlafen. Hast du geweint? Frag nicht so blöd. Wie spät ist es? 3 durch. Gib mir was zu trinken. Ich war bei der Polizei. Peter muss sich stellen. Nein. Der Mann, den er geschlagen hat, ist tot. Ach. Die Polizei war bei mir. Die suchen überall. Hast du verraten, wo er ist? Nee. Hätte der Junge einen Vater gehabt und nicht so einen Schlappschwanz, wäre das alles nicht passiert. Gib mir die Hand. Da? Was ist denn das? Eine Warze. Die habe ich seit meiner Geburt, müsstest du eigentlich wissen. Weißt du noch, wie ich euch nach der Entbindung abgeholt habe? Du hattest so eine Fahne, dass die Schwester mich fragte, ob ich noch einen Tag bleiben wolle. Und einmal hast du mich mit einer Mettwurst verkloppt, erinnerst du dich? Und erinnerst du dich, wie ich dich in der Laube erwischt habe mit deiner Sekretärin? Das war nicht meine Sekretärin, das war eine Aushilfskraft. Das war auch keine Mettwurst, sondern eine Salami. Aus dem Delikat. Ja. Hat nicht geklappt, was? Nein, hat es nicht. Unser Sohn ist ein Mörder. Mein Sohn ist mein Sohn. Bring ihn dazu, dass er sich stellt. Nein, niemals. Ich will nicht, dass er ins Gefängnis kommt. Monika, wir müssen jetzt das Beste draus machen. Das Beste draus machen, haben wir das nicht immer ein Leben lang das Beste draus gemacht? Diesmal nicht. Ich finde mich nicht ab. Es ist mein Kind. Er muss weg ins Ausland. Was? Untertauchen. Monika. Wir müssen ihm neue Papiere besorgen. Nun tu doch endlich mal was. Na, was denn? Ich will nicht, dass er ins Gefängnis kommt. Na, vielleicht kriegt er Bewährung. Du wirst es ihnen sagen. Du wolltest bloß mein Einverständnis. Du gehst zur Polizei und sagst es ihnen. Sag's doch, sag's doch. Dann bring du ihn hin. Geh. Raus. Vorne so schnell. Achtung. Wo bringst du mich denn überhaupt hin? Wenn uns die Bullen stoppen, bin ich gelegen. Ja, ja, ja, ja. Plötzlich hast du Angst. Aber einen wehrlosen Menschen töten, das konntest du. Sag mir, warum. Mutter, du nervst. Sag mir, warum. Ich hatte Wut. Auf den Schwarzen? Du kanntest den doch gar nicht. Was hat er dir denn getan? Ich weiß doch auch nicht. Was hat er dir getan? Ging alles so schnell. Ich hatte schon die Schnauze voll, wie ich die da stehen sah. Die Alkis, die Arbeitslosen. Kalle mit meiner Jacke. Der hat einfach meinen Offenherr abgemacht, der Vogel. Dann feixen die auch noch. Eine richtige Idiotenklicke. Aber dazugehören, das willst du auch. Ich will nicht dazugehören. Ich hasse diese Leute. Du hast dich selbst, das ist es. Und du? Hast du dich vielleicht nicht? Ich sag dir was, ich bin froh, dass der Neger tot ist. Sein Leben gegen meins. Guckt euch doch an. Vater, du selbst, die alte Hexe, die immer noch ansitzt. Du hast einen Menschen getötet. Hast du dir dein Leben so vorgestellt? Du hast einen Menschen getötet. Jeden Tag auf Arbeit, trotzdem nie fett. Willst du nicht auch manchmal etwas kurz und klein schlagen? Du kannst bloß nicht, weil du eine Frau bist. Du hast einen Menschen getötet. Du feigst mich der Kerl auch so blöde an mit seinem Goldzahn. Hättest du mich doch nie geboren, Mutter. Was hast du gesagt? Was? Ich? Was? Ich will bei dir bleiben, Mama. Ich wollte nicht, dass er tot ist. Siehst du die Brücke da? Da bin ich früher aber mit deinem Vater lang gefahren, wenn wir ins Grüne sind mit der alten Beiwagenmaschine. Sei still, Mutter. Einmal haben wir uns so gestritten, da bin ich ausgestiegen und nach Hause gelaufen. Das war, bevor du auf die Welt kamst. Ja, ja, sehr ja. Schön. Ja, das war sehr schön. Mutter, Achtung, das Geländer! Achtung! Mama! Still, Mutter. Hörspiel von Holger Böhme. Musik Benjamin Rinnert und aus dem Streichquintett C-Dur, Deutschverzeichnis 956 von Franz Schubert. Personen und Darsteller: Die Mutter Jutta Hoffmann, Peter ihr Sohn Axel Wandke, Gunnar Dieter Bellmann, Frau Kokisch Marilo Pohlmann, Polizeiinspektor Fred Arthur Geppert, Kalles Vater Günther Tschäckel, der Lehrer Klaus Piontek, ein Pförtner Wolfgang Jakob, Wachtmeister Funker Andreas Richter, Ton Hans Kölling, Regieassistenz Alexander Tschiedrich, Regie Joachim Staritz, Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1997.